Ich habe durch ausländische Sender von dieser Meldung erfahren. Es war dann überhaupt nicht möglich, das hier zu verifizieren, weil in den staatlichen Medien ist darüber nicht berichtet worden, den ganzen Tag über. Und auch auf der Webseite des Wächterrates, auf der die wichtigsten Erklärungen immer angekündigt werden oder auch dargestellt werden, war nichts von einer solchen Aussage zu lesen. Es ist offensichtlich so gewesen, dass der Sprecher des Rates in einem Interview an einen iranischen Auslandssender, also einen Sender, der im Ausland gezeigt und zu empfangen ist, der hier im Lande selbst sehr oft auch gestört wird, dass er dort gesagt hat, es gäbe Möglichkeiten, dass bei 3 Millionen Stimmen etwas geprüft werden müsse. Und da kann man sehen, nach außen wird eine andere Darstellung gepflegt zurzeit wie im Inneren. Welche Quellen haben Sie denn überhaupt für Ihre Recherchen, Herr Tilgner? Internet und Mobiltelefon fallen ja inzwischen wohl weitgehend aus, oder? Das Mobiltelefon fällt je nach Zustand auf den Straßen aus. Es werden dann alle Systeme abgestellt. Das ist ja seit Tagen so. Gestern war es zum Beispiel weitgehend in Betrieb. Es wird immer nur ausgestellt in den Bezirken, in denen demonstriert wird. Oder aber, wenn die Atmosphäre auf große Teile der Stadt überspringt, dann in der gesamten Stadt. Am Samstag war das Mobiltelefon überall abgestellt, sowohl das staatliche Netz als auch das von halb privaten Betreibern. Das wird dann zentral abgeschaltet. Das Internet arbeitet mit einer reduzierten Geschwindigkeit. In vielen Stadtteilen ist das Internet nicht mehr einsetzbar oder man kann nichts mehr herunterladen. Es dauert ganz, ganz lange. Aber Staatsbetriebe haben Zugang. Es ist so, dass bestimmte Behörden natürlich weiterhin Zugang haben, ausländische Firmen auch, weil man ja nicht möchte, dass die gesamte Wirtschaft des Landes jetzt kollabiert. Und deshalb gibt es die Schwierigkeit, dass man das Abstellen des Internets nicht langfristig durchhalten kann. Es war mehrfach für kurze Zeiten abgestellt. Sie sind ja nun mittendrin, Herr Tilgner, Sie sind ja in Teheran, aber wie behalten Sie den Überblick? Ich meine, Teheran ist eine riesige Stadt, von dem ganzen Land wollen wir mal gar nicht reden. Wie recherchieren Sie? Es gibt Strukturen der Übermittlung durch das Festnetz, also durch Telefone, und es ist immer wichtiger, dass man mit Leuten spricht, deren Aussagen man vertrauen kann. Das fängt zum Beispiel an am Vormittag, dann gibt es Gerüchte, was alles passieren soll. Hier wird seit gestern wieder aus dem Ausland berichtet, ein riesiger Streik stünde bevor. Ich persönlich bezweifle, dass man solch einen Streik wagen würde, weil der ist zurzeit nicht durchzusetzen. Die Menschen würden sich aus Angst nicht beteiligen oder aber auch, weil sie für die Regierung sind. Also von da aus glaube ich, dass es hier einen Propagandakrieg gibt. Und dem kann man sich nur entziehen, wenn man mit Menschen spricht, und zwar aus allen Lagern, deren Aussagen man vertraut. Denn es gibt zum Beispiel Stadtteile, auf denen nachts nicht Allahu Akbar, also auf denen die Menschen auf ihren Dächern nicht nachts Allahu Akbar rufen. Es gibt Stadtteile, wo diese Rufe besonders stark sind. Und wenn man eben den Anhängern der Regierung glaubt, dann sind es nur ganz wenige Vierteln. Und wenn man den Anhängern der Opposition glaubt, dann ist es in ganz Teheran so. Aber es ist eben ein ganz, ganz vielschichtiges Bild. Und über die offiziellen Medien kann man sich dieses Bild nicht mehr erschließen. Es geht nur noch dadurch, dass man viel durch die Stadt fährt, dadurch, dass man viel mit Leuten spricht und vor allen Dingen spricht und nicht mehr telefoniert. Sind Sie auch schon Fehlinformationen aufgesessen? Ich weiß natürlich von vielen Informationen nicht, ob es Fehlinformationen gab. Einigen möglicherweise, aber nicht so vielen, weil sofort die Leute kommen und sagen, aufpassen, aufpassen, da stimmt was nicht. Es gibt ja im Internet einen Krieg, dass man versucht, gegenseitig die Websites der anderen Seite zu blocken oder zu infiltrieren und dort falsche Meldungen einzuschleusen. Es gibt diese Propaganda-Auseinandersetzung, dass immer gesagt wird, bei den Demonstrationen sind es radikale Gruppen, die jetzt eskalieren wollen. Diese radikalen Gruppen sind sicher unterwegs, davon muss man ausgehen. Aber sie prägen natürlich nicht das Bild der Demonstranten. Das sind Leute, die ganz, ganz ruhig, friedlich mit dem V-Zeichen, ohne Parolen zu rufen, auf den Bürgersteigen unterwegs sind und die dann angegriffen werden. Also es ist eine ganz, ganz komplizierte und komplexe Situation, weil es ja nicht so ist, dass auf der einen Seite die Polizisten und auf der anderen Seite die Bevölkerung steht, sondern weil diese Bevölkerung zum Teil eben auch gespalten ist. Herr Tilgner, fühlen Sie sich eigentlich auch bedroht in Ihrer Arbeit? Ist es auch gefährlich? Nein, es ist nicht gefährlich. Und auch die Behinderungen entsprechen den Behinderungen, denen hier jeder ausgesetzt ist. Wenn Sie nicht die Propaganda wiederholen wollen, dann bedeutet das Arbeit und es bedeutet unendliche Mühseligkeiten. Sie können sich vorstellen, wenn das Internet nicht funktioniert, wenn Sie mobil nicht telefonieren können und wenn der Verkehr zusammenbricht, wie sollen Sie dann wissen, was in einem bestimmten Stadtteil bei Demonstrationen passiert? Es ist sehr, sehr schwierig, aber das sind die Probleme, die wir alle haben.